voller Flaschen hier von Sammler Nirvana. Was Verstärker durchgebrannt, ist doch scheißegal. Richtig gute Punkmusik, alles rein Kanal. Ich hab jetzt keine Kohle und kann mir gar nichts kaufen. Doch wenn das Bier noch schäumt, kannst es saufen. Kannst es trinken?